Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Das britische Parlament hat das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Brexit-Abkommen am Abend mit unerwartet deutlicher Mehrheit abgelehnt. Friedbert Meurer. 118 Abgeordnete aus der eigenen Partei stimmten gegen den Vertrag und bescherten Theresa May die höchste Niederlage eines Premierministers in der Geschichte Großbritanniens. Oppositionsführer Jeremy Corbyn reagierte prompt und stellte einen Misstrauensantrag. I have now tabled a motion of no confidence in this government. Über den Antrag wird heute schon abgestimmt. Aber die Brexiteers bei den Tories wollen keine Neuwahlen. May wird ihn also wohl überstehen. Premierministerin May wird noch einmal ihr Glück in Brüssel versuchen. In London planen Abgeordnete derweil fraktionsübergreifend, das größte Unheil zu verhindern, den No Deal, einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Schnell, fast zeitgleich mit dem Abstimmungsergebnis kamen die Reaktionen der EU-Spitzen aus Brüssel. Andreas Meyer-Feist. Die EU-Spitzen auffällig geschlossen bis ins letzte Wort, aber ohne irgendwas zu verraten, wie sie sich die nächsten Wochen vorstellen. Sicher ist nur eines, alles ist unsicher, so formulierte es die irische Europaabgeordnete Mary Read McGuinness. Die Bürger dürften nicht die Opfer dieses politischen Spiels sein, warnte der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments Guy Verhofstadt. Eine viel diskutierte Variante, die britische Regierung bittet um Aufschub, der Brexit nicht schon am 29. März, sondern später. Denkbar aber wohl nur dann, wenn besondere Umstände da sind, beispielsweise Neuwahlen oder ein neues Referendum. Den Austrittsvertrag nachverhandeln, ihn akzeptabler machen für das britische Unterhaus, das will die EU-Spitze aber auf keinen Fall. Außenminister Heiko Maas hat sich in dieser Sendung für eine Verschiebung des Austrittsdatums ausgesprochen, falls nötig, aber er fordert Klarheit von Großbritannien, denn die Zeit der Spielchen sei vorbei. Wir wollen auch eine Lösung und wenn die Frist dort ein Problem sein sollte, dann wird das zu besprechen sein. Aber ich würde nicht im Voraus dort sagen wollen, dass es zunächst einmal jetzt wichtig ist, die Frist zu verlängern. Wichtig ist, dass im Parlament in London entschieden wird, was man will, dass in den nächsten 3 Tagen der Weg beschrieben wird und dass man sich mal einigt in London, damit wir überhaupt mal wissen, um was es geht. Und wie aus dieser verfahrenen Situation jetzt herauszukommen ist. Die britisch-deutsche Politikerin Vera Hobhouse von den Liberaldemokraten, die mit ihrer Partei für den Verbleib in der EU gekämpft hat, hofft jetzt auf ein zweites Referendum. Der große Fehler des ersten Referendums war ja, dass es keine konkreten Vorschläge gab. Also die Leute wussten, wie sieht Mitgliedschaft aus. Und dann konnte aber die Leave-Seite, also die Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass man die Europäische Union verlässt, konnte ja alle möglichen Sachen da in die Zukunft werfen. Und jeder hat sich dann so seine eigene Vorstellung gemacht, wie das aussehen würde. Jetzt nach 2,5 Jahren, nachdem wir so gekämpft haben und so viele Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, muss natürlich ein Referendum einen spezifischen Brexit ausgang vorschlagen, also einen harten Brexit oder einen soften Brexit. Also dieser unspezifische Brexit hat ja zu diesen enormen Diskussionen geführt. Und das würde in diesem Fall schon anders sein mit einem zweiten Referendum. Seit Monaten diskutiert eine Kommission über das Wann und Wie des Kohleausstiegs. Gestern trafen sich mehrere Bundesminister, die Chefs der Kohlekommission und die Regierungschefs der Kohleländer bei Bundeskanzlerin Merkel. Konkrete Ergebnisse brachte das Treffen nicht. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärte in diesem Programm. Es gibt hier mehrere Facetten dieses Themas. Das allererste ist die Versorgungssicherheit für die Bundesrepublik Deutschland. Das zweite ist die in den Revieren eine Strukturentwicklung möglich ist. Dazu gehört Infrastruktur, dazu gehört Forschung und Entwicklung. Auch die Möglichkeit, das Ganze in 10 Jahren zu realisieren, in 15 Jahren und nicht in 30 Jahren. Also all diese Dinge sind besprochen worden. Und da ist ganz klar, natürlich sind wir Interessenvertreter der Regionen, aber zuallererst geht es uns um Deutschland. Nach den schweren Schneefällen in den Alpen entspannt sich die Lage in Bayern langsam. Der Katastrophenfall herrscht aktuell noch in 3 Landkreisen, im Berchtesgadener Land sowie in den Landkreisen Miesbach und Traunstein. Der zwischenzeitlich eingeschneite Wintersportort Balderschwang im Allgäu ist wieder erreichbar. Heute soll auch der Riedbergpass wieder geöffnet werden, genauso wie der Fernpass zwischen Deutschland und Österreich. Autofahrer müssen sich aber dennoch auf gesperrte Straßen einstellen. Für die meisten Schüler in Bayern findet ab heute wieder regulärer Unterricht statt. Auch bei der Bahn sind die Räumarbeiten in vollem Gange. Im Westallgäu fahren die Züge wieder. Heute früh will die Bayerische Oberlandbahn den Betrieb Richtung Tegernsee, Lenggries und Schliersee wieder aufnehmen.